Vor ein paar Tagen war mein iPhone leer. Klingt banal, ist es auch, eigentlich. iPhone auf Ladestation legen, selbst meine Großmutter hätte das hinbekommen und die hat den Unterschied zwischen E-Mail und Internet bis zum Schluss nicht so ganz verstanden. Ich, 20 Jahre Druckvorstufe, Prozessoptimierung über mehrere Länder, Technik-Nerd seit Kindheit, die komplette Wohnung smart, stand davor und wusste nicht mehr wie. Nicht wie technisch, sondern wie überhaupt. Wo, welches Kabel, welche Steckdose, in welcher Reihenfolge. Mein Hirn hat einfach ausgemacht. Achievement unlocked. Komplette Systemverweigerung bei der einfachsten User-Story der Welt. Und da wusste ich, ich bin im Burnout. Und nein, ich sag das nicht leichtfertig. Ich kenne das Wort. Ich habe den Stempel schon mal getragen. Damals, vor Jahren, 8 Vorstufen, 5 Länder, mehrere Sprachen, Prozessoptimierung. 2 Vorgesetzte mit komplett gegenteiligen Erwartungen. Ein halbes Jahr krankgeschrieben, Therapie, Reha-Klinik, das volle Programm. Klassischer Lehrbuch-Burnout. Wenn man ein Buch über Burnout schreiben würde, hätte ich locker das Vorwort beigesteuert. Aber dieser hier ist anders. Damals war es ein Feuerwehrschlauch mit Vollgas auf einen Eimer. Da wusste man irgendwann, klar läuft das über, hätte ein Blinder mit Krückstock erkannt. Im Nachhinein habe ich mich da fast bewusst reingesteigert. Diesmal? Diesmal war es ein tropfender Wasserhahn. Über Jahre. In einem Eimer, von dem ich felsenfest überzeugt war, er hätte keinen Boden. Hier kommt der Plot-Twist, an dem ich mir selbst nicht glaube, wenn ich es laut sage. Mir geht's gut. Ich habe einen Job, der fordert, aber nicht überfordert. Eine Frau, die ich liebe und die mich liebt. Eine Familie, die wirklich wunderbar ist. Hobbys, die mir Freude machen. Auf dem Papier ist mein Leben gerade so gut wie selten zuvor. Und genau das ist der Witz, über den ich nicht lachen kann. Das AUDHS-Paradox. Kurz technisch, dann wieder normal. Bei AUDHS, also Autismus und ADHS in Personalunion, funktioniert das Energiehaushaltssystem ein bisschen wie eine schlecht programmierte Software mit 2 sich widersprechenden Modulen. Das ADHS will Reize, das Autismushirn will Struktur. Was bei normalen Menschen Erholung ist, Nichtstun, Sofa, Serie, ist bei mir oft Stress. Also entspanne ich mich, indem ich mir nebenbei 3 Projekte aufbürde. Macht Spaß, funktioniert. Das ist mein Leistungsparadox. Nur, auch wenn's Spaß macht, es kostet trotzdem Energie. Und genau das ist die Falle. Bei autistischem Burnout reden Fachleute von chronischer Erschöpfung durch jahrelanges Masking, Reizverarbeitung und sozialen Druck. Bei ADHS-Burnout von einem Kollaps der Exekutivfunktionen, weil das Hirn permanent gegen sich selbst regulieren muss. AUDHS heißt beides gleichzeitig. Doppelter Lizenznehmer, doppelte Lastenhefte, doppelter Crash. Jede soziale Interaktion, die ich genieße und brauche, kostet trotzdem. Jede Rechnung im Briefkasten, die ich öffnen sollte, kostet. Jeder Kommentar von irgendwem, dass ich wieder mal eine Erwartung nicht erfüllt habe, kostet. Und das Maß, ihr erinnert euch, die gebundene Energie, das füllt sich, Tropfen für Tropfen. Während ich denke, geht doch alles, bin doch glücklich. Bis das iPhone leer ist. Und ich auch. Was jetzt? Reha wäre vermutlich das Vernünftigste. 6 Wochen rausnehmen, neu booten, Notfallpatch installieren. Aber Jobverlust, finanzielle Mehrbelastung, enttäuschte Erwartungen von Menschen, denen ich gerade erst beweisen will, dass sie sich nicht in mir geirrt haben. Diese ganze Kaskade, die in meinem Kopf abläuft, sobald ich Klinik auch nur denke, würde alles nur schlimmer machen. Also mache ich, was ich immer mache. Was AUDHSler vermutlich oft machen, weil unser Belohnungssystem auf Funktionieren gepolt ist und nicht auf sich selbst aufpassen. Ich mach weiter. Morgens fahre ich zur Arbeit. Auf der Strecke weine ich manchmal. Manchmal zittern die Hände am Lenkrad. Dann komme ich an, Maske auf, Lächeln rein, Sebastian-Modus aktiviert. Funktioniert ja. Abends bin ich eine leere Hülle. Hüllen-Sebastian. Sieht aus wie ich, redet wie ich, ist nicht mehr viel drin. Bei religiösen Zusammenkünften erscheine ich, wenn auch öfters per Zoom. Lächle, erfülle meine Verpflichtungen, gehe dabei innerlich kaputt, weil ich's will und gleichzeitig nicht eingestehen kann, dass es gerade nicht geht. Weil geht nicht in meinem Wortschatz einfach kein vollständig implementiertes Feature ist. Wohin das führt? Keine Ahnung. Wird vermutlich nicht gesund sein. Aber ging ja bisher immer irgendwie gut. Also lauf ich, naiv wie ich AUDHSler nun mal bin, lachend in die Kreissäge. Achievement unlocked, vermutlich. Trophy? Vollidiot Edition. Hat den eigenen Burnout durchgespielt. Schwierigkeitsgrad maximal. Und falls du das hier liest und denkst, geh halt zum Arzt. Ich weiß. Glaub mir, ich weiß. Aber genau das ist die Krux am AUDHS-Burnout. Du weißt, was richtig wäre. Und gleichzeitig hat dein Hirn so dermaßen aufgegeben, dass schon das Anrufen beim Hausarzt sich anfühlt, als müsstest du den Mount Everest in Flipflops besteigen. Mit dem iPhone in der Hand, bei dem du gerade nicht weißt, wo das Ladekabel rein muss. Vielleicht ist das hier mein erster Schritt. Schreiben. Aussprechen. Zugeben, ohne zu rechtfertigen. Mehr habe ich gerade nicht. Aber das ist mehr als gestern.